Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der 2. Chronik, 7. Kapitel, Vers 14 bis 15. Und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden. Gott segne dieses Wort. Reue und Vergebung. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über König Salomon, und hier spricht also unser Herrgott dem König Salomon ins Herz, das ist Davids Sohn, König Davids Sohn, nach der Tempelweihe. Und hier zeigt sich unser Herrgott also so bereit, den Israeliten, die in Reue zu ihm kommen, zu Gott zu kommen, Vergebung zu zeigen und ihre Gebete zu erhören. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir als reuige Sünder zu Christus kommen, dass Gott unsere Gebete hört. Und als Christen, die wir Jesus Christus folgen, dass er uns dann hört und auf unsere Gebete antwortet. Ist das nicht der Fall, dann ist das eben nicht so, dass Gott sich unsere Gebete anhört, wenn wir nicht in Reue und zu ihm kommen und seine Nähe suchen. Und das macht auch Sinn, wenn wir das mal überlegen, denn das ist so in der ganzen Bibel dargestellt, dass Gott immer, wenn Leute mit offenen Herzen und in Reue zu ihm kommen, also sich von der Sünde abwenden, dann zu ihm kommen, dass er ihnen dann ins Herz sprechen kann und seine Vergebung und Liebe schalten und walten lassen kann. Also oft denken wir mal, ja, dass das irgendwie, ja, Gott liebt alle Menschen und ich bin ein Mensch und deswegen komme ich dann in den Himmel oder so. Nein, so funktioniert das nicht. Wir müssen uns Gott unterordnen, wir müssen zu unserem Herr Jesus Christus kommen und uns ihm unterordnen, dass wir verstehen überhaupt, wer er ist. Also da lesen wir die Evangelien. Gott ist also Mensch geworden in Jesus Christus und ist gekommen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und wenn wir uns also zu ihm zuwenden, uns also dadurch also auch von unseren Sünden abwenden, dann können wir in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommen und er kann dann in uns Sachen erreichen, die wir nie in eigener Kraft und in unserer eigenen Stärke erreichen können. Und hier möchte ich euch einladen, nochmal ins Neue Testament zu gehen. Wir waren hier im Alten Testament, aus der 2. Chronik geht ihr jetzt in das Neue Testament, geht ihr in den 1. Johannesbrief, also 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 9. Lest das nochmal selber durch, was da geschrieben steht. Unser Bruder John schreibt uns da, das ist nicht das Evangelium Johannes, aber das ist der 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 9. Lest mal, was da Gott machen kann, wenn wir in Reue zu ihm kommen. Und das, da lade ich euch ein, geht mal selber rein in die Bibel, lest das mal durch. Und das ist deckungsgleich hier mit dem, was wir hier lesen aus der 2. Chronik 7, dass Gott nicht nur uns hört, wenn wir zu ihm kommen in Reue, sondern dass er uns vergibt und viel, viel mehr tut. Also geht mal rein da in den 1. Johannesbrief. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für die Wahrheit aus dem Alten Testament, die sich eben auch im Neuen Testament darstellt, und dass wir zu dir kommen können und als Christen, wir, die wir dir, unserem Jesus Christus, folgen, dass wir deine Garantie haben hier, dass du nicht nur unsere Gebete achtest, sondern du uns auch vergibst und uns auf den rechten Weg leitest